schon lang nicht mehr, was ich eigentlich erledigen wollte. Ich hab den Faden verloren, selbst die Besenkammer ist zu groß für mich und bei Selbstgesprächen versteh ich mich nicht. Bei mir brennt gar kein Licht mehr, Worte und Zahlen nur noch subtrahiert. Selbst Farben erkenne ich schon längst nicht mehr. Ich habe alles verlernt, geschlagen, weitestgehend separiert, ausgebrannt, nur noch desillusioniert. Irgendwas funktioniert nicht mehr. Irgendwas funktioniert nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht mehr. Irgendwas, ja, irgendwas. Ich schwank von rechts nach links, balanciere nicht mehr locker in den Morgen. Ich hab mein Gleichgewicht verloren, weder Fisch noch Fleisch, was mich hier verführt. Ich hab nichts mehr, was mich berührt, hab Versicherung. Sachgemäß in Ordnung verstaubt. Ich hab mein Leben versaut, versteinert, weitestgehend abserviert, mein Ebenbild vollkommen ausradiert. Irgendwas funktioniert nicht mehr. Irgendwas funktioniert nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht mehr.